Good morning, good morning, good morning, my friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine Freunde. Jesus, the Lord. Jesus, der Herr. Jesus, the owner of my life. Jesus, der Eigentümer meines Lebens. So look, if Jesus died for my iniquity, and my iniquity was me living my own life. Schau, wenn Jesus für meine Schuld gestorben ist und meine Schuld war, dass ich mein eigenes Leben gelebt habe, then to accept that salvation means I now have to accept that I can't live my own life anymore. Dann bedeutet das Akzeptieren dieser Rettung zu akzeptieren, dass ich nicht mehr mein eigenes Leben leben kann. It's even logical. Es ist sogar logisch. So you were not lost because you did things wrong. Du warst also nicht verloren, weil du Dinge falsch gemacht hast. You were lost because you in your sinful nature thought that you are in control of your life. You're the boss. Du warst verloren, weil du in deiner sündhaften Natur geglaubt hast, dass du die Kontrolle über dein Leben hast. Du bist der Boss. But you didn't create yourself. Aber du hast dich nicht selbst erschaffen. God created you. Gott hat dich erschaffen. So by you making the decision that you are the Lord of your own life, Jesus had to die. Weil du die Entscheidung getroffen hast, dass du der Herr über dein Leben bist, musste Jesus sterben. So your iniquity, which means walking your own ways, was put on Jesus. Deine Schuld, was bedeutet, du bist deinen eigenen Wege gegangen, wurde auf Jesus gelegt. So what needs to happen? Was musste passieren? Look what was the first thing that happened in the new church in Acts. Schau, was das erste war, das in der neuen Gemeinde in der Apostelgeschichte geschah. The Apostle Peter preached the first sermon as we know it. Der Apostel Petrus hielt die erste Predigt, wie wir wissen. And the people cried out because they were pierced to the heart. Und die Leute schrien, weil sie so sehr im Herzen betroffen waren. And here is the question that they asked. Und sie stellten folgende Frage. What do we have to do to be saved? Was müssen wir tun, um errettet zu werden? What was the answer that Peter gave them very clearly? Was war die Antwort, die Petrus ihnen ganz klar gab? In verse 38 he says, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. In Apostelgeschichte 2:38 sagt Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Now of course repent, we know the Greek word metanoia, it means to change your mind. Wir wissen, Buße tun heißt auf Griechisch Metanoia und bedeutet, seine Denkweise zu ändern. Change your mind about what? Denkweise ändern worüber? I was the boss of my life and I can't be the boss of my life anymore. Ich war der Herr meines Lebens und ich kann jetzt nicht mehr der Herr meines Lebens sein. Do you know why I believe that Peter used this specific word? Weißt du, warum ich glaube, dass Petrus diese spezifischen Worte benutzte? Because look, Peter said, repent and be baptized. Petrus sagte, tut Buße und lasst euch taufen. Isn't that interesting that Peter never said you have to believe in anything? Ist das nicht interessant, dass Petrus nie sagte, dass du an irgendetwas glauben musst? I mean, the Bible says that he exhorted them with many other words, so he might have talked about faith. Die Bibel sagt, dass mit vielen anderen Worten ermahnte, also könnte auch über Glauben gesprochen haben. But the straight and direct answer was two things, repent and be baptized. Aber die klare und deutliche Antwort enthielt zwei Sachen, Buße tun und sich taufen lassen. Let me tell you something about baptism. Ich will dir etwas über die Taufe sagen. In that time, baptism was a very common thing. Zu dieser Zeit war die Taufe etwas ganz Gewöhnliches. It was not a new thing. Es war nichts Neues. So what happened when John the Baptist came? He baptized people and a lot of people went out to be baptized by him. Was geschah, als Johannes der Täufer kam? Er taufte die Menschen und viele Menschen suchten ihn auf, um getauft zu werden. In those days, baptism was understood very clearly in the Jewish culture. In diesen Tagen wurde die Taufe in der jüdischen Kultur ganz klar verstanden. Because rabbis, teachers, they baptized their disciples. Weil Rabbis und Lehrer ihre Jünger tauften. And here is what it meant when you were baptized. Wenn du getauft warst, bedeutete das Folgendes. I am now not in charge of my life, but that rabbi is. I will follow him wherever he takes me. Ich bin jetzt nicht mehr für mein Leben verantwortlich, sondern der Rabbi. Und ich folge ihm, wo immer mich hinführt. This is why when Jesus came to John the Baptist and says, baptize me, John said, never! Deshalb sagte Johannes der Täufer, als Jesus zu ihm kam, getauft zu werden, niemals! Why did he say that? Warum sagte das? Because he said, listen, I'm not even worthy to pick up the sandals of your feet. Weil sagte, hör zu, ich bin es nicht wert, deine Schuhriemen zu lösen. Like, You have to baptize me, I can baptize you. So wie, du musst mich taufen, ich kann dich nicht taufen. It was very shocking to John because what Jesus in their culture and understanding was saying was this. Für Johannes war es sehr schockierend, weil was Jesus in deren Kultur und Verständnis sagte, war folgendes. I am now the master and you will follow me. Ich bin jetzt dein Herr und du wirst mir nachfolgen. So in the mind of John, Jesus, the Lamb of God, said, John, you are now my master. Für das Verständnis von Johannes sagte Jesus, das Lamm Gottes, also folgendes. Johannes, du bist jetzt mein Herr. But of course we know that that's not what Jesus did. Natürlich wissen wir, dass Jesus das so nicht tat. But once we understand how baptism was in their minds and in their culture, wenn wir einmal die Bedeutung und das Verständnis der Taufe in dieser Kultur verstehen, suddenly Acts 2:38 fits exactly with Romans chapter 10 verse 9. Dann passt plötzlich Apostelgeschichte 2:38 genau zu Römer 10, Vers 9. And it fits with 2 Corinthians 5:15 and Isaiah 53, verse 5 and 6. Und es passt zu 2. Korinther 5:15 und Jesaja 53, Verse 5 und 6. Because Peter did not simply say, repent and be baptized. Weil Petrus sagte nicht nur, tut Buße und lasst euch taufen. He said, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Er sagte, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. The moment he said that the people understood, I have to repent from my own ways and now my new master is called Jesus. No. He's the one I will follow. In dem Moment, als er das sagte, verstanden die Menschen, ich muss von meinen eigenen Wegen umkehren und jetzt heißt mein neuer Herr Jesus. Ihm werde ich folgen. Oh, my heart longs for an understanding in the church of this Lordship of Jesus. Oh, mein Herz sehnt sich nach diesem Verständnis dieser Herrschaft Jesu in den Gemeinden. That the church understands we're not here to please ourselves, play our little happy games and build our empire. Dass die Gemeinde versteht, dass wir nicht hier sind, um uns selber zu gefallen, glückliche Spielchen zu veranstalten und unser eigenes Reich zu bauen. But now we have a new owner. Sondern jetzt haben wir einen neuen Eigentümer. Bis morgen.